Ich lese uns nochmal den Text. Lukas 8, 22 bis 25. Eines Tages stieg Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot und sagte zu ihnen, wir wollen ans andere Ufer des Sees hinüberfahren, und sie fuhren ab. Während der Fahrt aber schlief er ein. Plötzlich brach über dem See ein Wirbelsturm los, das Wasser schlug in das Boot und sie gerieten in große Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn. Sie riefen, Meister, Meister, wir gehen zugrunde. Er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen und sie legten sich. Und es trat Stille ein. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wo ist euer Glaube? Sie aber fragten einander voll Schrecken und Staunen, was ist das für ein Mensch, dass sogar die Winde und das Wasser seinem Befehl gehorchen. Der See Genezareth, die Israel-Kenner, es wird ja so viel über Israel hier gebetet, das ist schön. Die Israel-Kenner wissen, der See Genezareth liegt so in einem Bereich 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Drumherum riesige Berge. Und von dort fallen oft die Winde wie mit einem Sturm herunter und bringen den See einfach in ein Ungetüm und in ein wogendes, tosendes Gewässer. Die Jünger waren mit Jesus in einem Boot auf den See geflüchtet. Er hatte unwahrscheinlich viel zu tun. Er hatte gepredigt und hatte mit ganz vielen Menschen zu tun. Sie wollten Ruhe haben. Und dabei gerieten sie in dieses Unwetter. Sie hatten entsetzliche Angst. Entsetzliche Angst. Sie fürchteten um ihr Leben. Und Jesus? Jesus schläft. Jesus schläft. Ein großer Gegensatz ist in dieser Geschichte, schreibt Helmut Gollwitzer. Angst und Stille. Angst und Stille. Und wie klar und unmissverständlich beschreibt das diese uns doch so bekannte Geschichte. Beinahe schlicht, kein Wort zu viel. Aber das Nötigste, das Dringendste, das wird erwähnt. Und vielleicht hat gerade deswegen diese Geschichte die Gemeinde zu allen Zeiten immer wieder so interessiert. Die eine Seite der Geschichte, das ist das Erste, die Angst. Die ist uns allen doch zur Genüge bekannt. Und es wird von Jesus auch als das Normale hingestellt. Das sollten wir frommen Leute nie vergessen. Wir haben das Eingangsbibelwort gehört. Jesus sagt, in der Welt hat man Angst. Und er schließt nicht die Christen aus und sagt, wenn ihr denn mal gläubig und fromm werdet, habt ihr keine Angst mehr zu haben. Davon ist nicht die Rede. Jesus sagt, es ist normal, in der Welt hat man Angst. Natürlich hat er das auch überwunden mit dem Nachsatz dabei. Aber erst einmal sollten wir das richtig stehen lassen. Auch als Jüngerinnen und Jünger Jesu, als seine Nachfolger, als Christ, dürfen wir Angst haben. Und wenn wir uns heute umschauen bei dem, was uns umgibt nach dem Terror der letzten Wochen, den Kriegen, den großen und kleinen Krisen, der Überschuldung von Staaten. Ich las gestern in einem Zeitungsartikel, Deutschland mit Bund, Ländern, Kommunen und allem zusammen hat 2 Billionen Schulden. So viel Nullen hinter der 2 kann man sich gar nicht vorstellen. 2 Billionen Schulden. Und wer den Herrn Schäuble dann so kritisiert, möge mal daran denken, dass unsere Kinder und Enkel irgendwann das ja möglicherweise mal zurückzahlen müssen. Das ist kaum denkbar. Überschuldung von Staaten und den vielen, vielen Flüchtlingen in der ganzen Welt, besonders auch bei uns in Europa. Da trifft doch so eine Geschichte, so eine Erzählung mitten hinein in unsere Zeit, in unser Leben. Wellen und Angst, Wind, Wirbel und Lebensstürme, das Lebensschiff bei den Völkern und den Verantwortlichen im Großen und bei uns in unserem Lebensschiff im Kleinen wird hin und her geworfen. Der Ansturm der äußeren und der Ansturm der inneren Feinde, diese Seite kennen wir. Und wir können nur noch schreien, wir gehen unter, wir haben Angst, wir verderben. Die Wellen überfallen uns. Überfallen werden wir von so vielen. Die Stürme und Wellen zeigen heute ihre grausamen Fratzen bei dem kaum noch zu bändigenden Hass der Terroristen. In den Krisengebieten unserer Welt, und sie werden uns ja immer näher gerückt. Jetzt ist es in Belgien, ja, haben wir alle mitbekommen, gelungen wohl, Terroristen zu fassen. Ganz in der Nähe. Belgien, Frankreich, ganz nahe bei uns. Aber wir kennen das doch auch im eigenen Umfeld. Durch Unfälle, durch Unglücke, durch nicht zu erklärendes Leiden, durch Krankheiten, manchmal durch Pflegebedürftigkeit bis hinein zum Sterben. Die Wellen überfallen uns. Wir haben Angst. Meine Frau, die viele chronische Probleme hat, hatte so in den letzten Monaten unsagbare Schmerzen im Schulterbereich. Und es half nur noch eine ganz schwierige OP mit einer künstlichen Schulterprothese. Das ist eine Situation, wenn man sich als Ehemann vorstellt, eine 76 Jahre alte Frau bekommt eine Vollnarkose und bekommt eine zweistündige, schwierige OP. Da hatte ich Angst. Ganz normal Angst. Angst ist uns aber auch bekannt, wenn wir von Versuchungen und von Niederlagen sprechen, die uns oft überfallen. Wir haben Angst vor diesen Zeiten, die uns quälen. Mächte und Süchte, die uns zu schaffen machten, immer neu wieder. Und wir meinen dann, wir seien ihnen so hilflos ausgeliefert, wie die Jünger im Boot. Die Wellen überfielen sie. Was ist das eigentlich, Angst, von der wir überfallen werden, die so plötzlich da ist? Und man kann sich gar nicht wehren. Man fühlt sich ihr ausgeliefert. Und wie reagiert man? Der katholische Pater und Märtyrer im Zweiten Weltkrieg, der dann auch selber hingerichtet wurde, Alfred Dell, versucht folgende Erklärung. Angst ist die Kapitulation des Menschen vor der Gefahr, vor den Dingen, wie sie sind. Die Lähmung des Menschen vor Wirklichkeiten, die anders sind, als wir sie erwarten. Wir stellen uns das so leicht und locker und harmonisch und gut geführt vor. Aber die Wirklichkeit überfällt uns plötzlich und da stellt sich die Angst ein, sagt er. Und das erleben wir heute doch oft hautnah. Und wir sehen es auch an den Jüngern, die sich die Bootsfahrt auf dem See Genezareth ja völlig anders vorgestellt hatten. Die wollten da wunderschön entspannen und den See und den Ausblick und die Nähe Jesu genießen. Und nun werden sie überrascht, werden sie fast gelähmt durch die Wirklichkeit, diesen aufpeitschenden Wellen und den brausenden Sturm. Alfred Delp sagt, wir sind alle in der Angst und wir tragen manchmal auch Masken der Angst. Denn die Angst macht das Leben zur Lüge und man flüchtet in die Geschäftigkeit, weil man diese einsamen Stunden der Angst überhaupt nicht ertragen kann, in denen uns diese Angst so überfällt. Oder das Gegenstück, man wird zu einem harten, gnadenlosen Menschen und versteckt so die Angst hinter einem großen Pathos. Denkt mal an manche Politiker, die nach außen hin die großen Strahlemänner sind oder manche Wirtschaftsführer. Und wie viel Pleiten erleben manche von ihnen. Aber, so Alfred Dave weiter, es gibt auch das Gegenstück dieses Maskentragens. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen gefragt. Die Brüderlichkeit, die Gemeinschaft, die eine Flucht in das Gemeinsame, ins Kollektiv bedeuten kann, wo der Einzelne nicht mehr gefragt ist, weil er zuerst auch gar nicht gefragt werden wollte. Man lässt nämlich die anderen machen. Kommt uns das nicht ein bisschen bekannt vor? Und das kann so weit gehen, dass man sich und den anderen gar kein wagendes Leben mehr zutraut und nur noch nach Satzungen, nach Geboten, nach Vorschriften, das tut man und das darf man nicht tun, lebt. Als ob niemals das Wort des Herrn vom brausenden, lebendigen Geist diese Welt innerlich erregt hätte. kennen wir diese Seiten einer versteckten Angst. Angst vor eigener Entscheidung, vor eigenem Mitdenken, auch in dem, was uns theologisch und biblisch und in Gottesdiensten und in Bibelstunden vorgetragen wird. Überprüft das, sagt Paulus. Prüft das, was der Otto Buchholz euch hier heute Morgen erzählt oder andere. Nächsten Karfreitag mein alter Freund Bernd Groth aus der Jugendarbeit von Johannes Lichtenberg. Alte, alte Zeiten. Ja, prüft das, hört es euch an und das Gute behaltet, sagt der Paulus. Angst vor eigener Entscheidung, Angst vor selbstständigem Denken und Tun, Angst vor Verantwortung, vor Mitarbeit. Man bleibt lieber so im Kollektiv versteckt, in der Masse. Und man richtet sich dort gemütlich ein und bleibt selbst gern in Deckung. Diese Art von Angst kennen wir sicher auch in unseren Gemeinden. Und dem gilt es gegenzusteuern. Durch Ermutigung zum Mitmachen. Und wenn immer wieder auch euer Team hier, auch so inzwischen verstärkt, wie ich merke, durch Thomas singt und spielt, ist das ja einfach eine Freude, auch das so zu erleben. Ermutigen zum Mitmachen, auch zur Offenheit, zur Transparenz, zur Schaffung einer Atmosphäre, die es leicht macht, sich zu engagieren, die einfach dazu reizt, mitzumachen, dabei zu sein. Und bei uns darf man sogar Fehler machen. Ist das nicht etwas Schönes? Angst voreinander sollte zu einem Fremdwort werden. Ich hörte mal den Satz, ich möchte in einer fehlerfreundlichen Gemeinde leben. In einer fehlerfreundlichen Gemeinde leben. Da lebt es sich leicht. Wir sehen, die Angst hat ganz viele Gesichter. Rita Süssmuth hat ein Buch geschrieben, Dennoch, der Mensch geht vor für eine Umkehr in Politik und Gesellschaft. Und sie schreibt dort von der Angst vor der Zukunft, der Angst vor Einsamkeit, Angst vor dem Versagen. In Deutschland spricht man schon von einer Angstgesellschaft. Angst hat also viele Erscheinungsformen, hinter denen wir uns verstecken. Angst ist dauernd präsent und macht uns mächtig zu schaffen. Diese Seite des Bibeltextes ist uns nur allzu gut bekannt. Und wir haben gemerkt, Angst muss sich nicht immer nur laut zeigen. Sie kann auch sehr subtil, also sich sehr leicht und gut verstecken in uns oder unterdrückt werden oder sich verkleiden. Aber das Zweite, viel wichtiger, ist die andere Seite dieser Geschichte. Und es trat Stille ein, haben wir gehört, zweimal in dem Bibeltext. Und es trat Stille ein, heißt es hier in unserem Text. Und da ist das, was der Gollwitzer so beschrieben hat, mit diesem großen Gegensatz, Angst und Stille. Mit einem Mal ist alles ganz ruhig. Der Sturm hat aufgehört. Die Wellen bäumen sich nicht mehr auf, sondern sie tragen ganz sanft das Boot über das Meer. Die Angst schwindet, alles ist anders. Wo sind sie geblieben? Die Wellen, das Brausen, die Anfechtung, die Versuchungen, die Feinde, vor denen wir so in Angst waren. Was ist mit unserer Schuld, mit unseren Versuchungen und Abhängigkeiten, die sich so übermächtig vor uns aufgerichtet hatten? Was ist mit den Gefahren, von denen wir uns bedroht sahen, mit den Mächten, die uns in Angst versetzten? Was ist mit unseren Masken und unserem Versteckspiel, unseren Unsicherheiten? Wo ist das alles geblieben? Ruhig und still liegt der See da. Friedlich ist es geworden. Das Herz, das so furchtbar hat schreien müssen, es lächelt. Und es trat Stille ein. Und das alles, weil mitten in dieser Geschichte, mitten in diesem Gegensatz von Angst und Stille, der eine steht, auf den die ganze Geschichte hinweist. Ist Jesus allerdings nicht da, dann hört die Geschichte auf mit dem Schreckensruf, wir verderben, wir gehen unter. Und man hat heute ja den Eindruck, dass wir uns in unserer chaotischen Welt oft genau an diesem Punkt befinden. Dass wir uns alle als einen Spielball der Mächte empfinden in sturmgepeitschten Wellen. Und wir als Christen irgendwo da mittendrin. Auch wir schauen doch gebannt auf den Terror, die Grausamkeiten, auf den Wind und die Wellen. Haben wir es verlernt, auf den zu sehen, der die Macht hat, dem Wind und den Wellen zu gebieten? Das Dritte, es hat keine Not, weil Jesus da ist. Das zeigt uns diese Geschichte hier doch in einer ganz anschaulichen und wunderbaren Weise. Die Stille kommt ja gar nicht erst, als Jesus aufsteht und dem Wind und den Wellen gebietet, sie zur Ruhe bringt, äußerlich schon, weil sich das Meer beruhigt. Aber die Stille, das für mich geht, ja? Irgendwo sagt man, ich trinke für euch alle, aber das war, glaube ich, was anderes. Ne? Als Jesus aufsteht und die Wellen zur Ruhe, äußerlich bringt er das Meer ja zur Ruhe. Aber die Stille ist eigentlich schon die ganze Zeit vorhanden. Warum? Weil Jesus im Boot ist. Weil Jesus mitten dabei ist. Er war mit seinen Jüngern ja auf den See hinausgefahren, um selber auch ein bisschen zu entspannen, sich zu erholen von den anstrengenden Diensten. Und was macht er? Jesus schläft. Offenbar spürt er gar nicht die Wellen und den Wind. Sein Schlafen ist doch so etwas wie die große Stille der Hilfe Gottes. Die große Stille der Hilfe Gottes. Und sie ist schon da während des lauten Tobens der Wellen und der Ängste seiner Jünger, die um ihr Leben fürchten. Jesus kann schlafen, weil er sich in der Hand seines Vaters geborgen weiß. Darum hat er um sich und die Seinen überhaupt keine Sorgen. Was ist das Schlafen Jesu und sein Stille sein anderes als eine große Predigt? Es hat keine Not. Kann Jesus schlafen, so ist die Gefahr auch nur der Schein. Kann der Herr schlafen, so ist die Rettung schon längst sichergestellt. Wir schaukeln so noch ein bisschen auf den Wellen, unser Schiff wird noch hin und her geworfen. Der Herr lässt uns auch wohl noch vielleicht in der Bedrängnis des Sturmes. Aber dass er schweigt, dass er schläft, ist kein Zeichen seiner Lieblosigkeit, sondern Zeichen seiner Sorglosigkeit. Kein Zeichen seiner Lieblosigkeit, sondern Zeichen seiner Sorglosigkeit. So lasst uns diesen schlafenden Jesus einmal mehr in den Blick nehmen und nicht als Grund zur Anfechtung und zum Zweifel, er kümmert sich ja nicht um meine Not, um meine Angst, sondern als Grund zum Trost. Wenn die Wellen sehr hoch gehen, hören wir ihn sagen, es hat keine Not, denn seht, ich kann schlafen, der ich euch so sehr lieb habe. Lasst uns diese stumme Predigt der schlafenden Jesus wieder ganz neu hören und selbst still werden darunter, besonders dann, wenn wir selber vielleicht ganz weit weg sind von ihm in Ängsten, in Sorgen, in Zweifeln und so nur noch so ganz schwache Erinnerungen an ihn haben, an den Glauben, der uns mal wichtig war, der uns mal trug. Und wie uns das jetzt wieder neu gelingen kann, Angst zu überwinden, Glauben zu fassen, möchte ich in einem letzten Punkt noch kurz weitergeben. Überwindung der Angst, konkret. Wie geht das? Wie schaffe ich das? Wie machen wir das? Erstens, wir stellen uns unserer Angst, auch wir Christen. Wir fassen die Angst ins Auge und wir verdrängen sie nicht. Wir nehmen sie als Realität wahr und auch an. Ja, auch ich als Christ habe Angst. Und ich darf Angst haben. Wir haben das im Einzelnen bedacht. Ein erster Schritt zur Überwindung ist dieses Ehrlichsein mit sich selber. Und dabei hilft mir immer wieder ein sehr persönliches Gebet von Jörg Zink. Der hat einmal geschrieben, Herr, du hast gesagt, solange ihr in der Welt seid, habt ihr Angst. Du willst keine Kraftmenschen, die keine Angst kennen. Du hast selbst einmal gesagt, mir ist Angst, aber dann bist du den Weg gegangen, vor dem dir Angst war. So hilf mir, mich nicht zu wehren gegen die Angst, sondern sie willig einzulassen und mit ihr zusammen in dir zu sein. Mit ihr zusammen in dir zu sein. Du hast gesagt, ich habe die Welt überwunden. Klein will ich denken von dieser Welt und groß von dir, Herr. Klein will ich denken von dieser Welt und groß von dir, Herr. Das Zweite. Das bedeutet doch, meine Blickrichtung wird hierdurch wieder mal ganz neu verändert. Weg von den Wellen, den Stürmen der Welt. Groß denken von dir, Herr. Und das andere, was er mitbetet, mit der Angst zusammen in dir zu sein, Herr Jesus. Und dieser große Gott erinnert mich dann vielleicht so an Bibelworte, die mir früher mal wichtig gewesen sind. So zum Beispiel unser Hochzeitsspruch aus Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Und dieses sich erinnern und diese Blickveränderung verhilft dann nicht nur dazu, Angst zu überwinden und sie neu einzuordnen, sondern lässt so quasi als konkrete Gegenmacht etwas ganz anderes in uns reifen und wachsen. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Im 1. Johannes 4, Vers 18 lesen wir, Angst ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Das ist so ein Geheimnis. Da müsste man mal schwer drüber nachdenken, was das bedeutet. Ich glaube, praktisch heißt es, dass ich mich dann aus meinem eigenen Verkrümmtsein in mir mal umschaue, wo gibt es Menschen, die mich in dieser Situation nötig haben. Den Blick auf die anderen. Ich will das mal praktisch erzählen, als Bärbel in der Klinik lag. Ich arbeite ja im Gefängnis mit, habe ich einen am Freitagabend in der psychiatrischen Klinik besuchten Freund, den ich lange betreue. Am Samstag habe ich einen im JVA Uelzen besucht und am Sonntag bin ich zu einer alten dementen Freundin nach Amelinghausen gefahren. Nicht, weil mir das Spaß macht, sondern weil man innerlich auch getrieben wurde, sich auch mal wieder um einen anderen und um die anderen zu mühen. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Wenn man selber so mit sich und seinen Sorgen und Ängsten beschäftigt ist, das befreit auch, sich von der Liebe Gottes selber erfüllen zu lassen und das umzusetzen. Und mal rumzuschauen, wer braucht mich jetzt? Wer hat mich jetzt nötig? Und das gelingt dann, glaube ich, so Schritt für Schritt, manchmal auch mit ganz vorsichtigen, tapsenden, zaghaften Schritten. Aber es gelingt, weil wir durch Jesus Christus wissen, dass es einen väterlichen Weltgrund gibt. Hinter all dem Chaos regiert unser guter Gott. Und er hält die Welt immer noch in seinen Händen. Und dass hier einer ist, der uns dann auch an die Hand nimmt. Durch Sturm und Wellen und die uns bedrängenden Mächte. Wo ist euer Glaube? Fragt Jesus seine Jünger. Wo ist euer Glaube? Und vielleicht fragt er mich heute Morgen, vielleicht fragt er dich heute Morgen, wo ist dein Glaube? Und die Jünger staunen nur und sagen, können das gar nicht begreifen. Das braucht noch eine ganze Zeit, ehe sie das verstehen. Was ist das für ein Mensch, dem sogar Wind und Wellen gehorchen, die ihm dienen müssen? Und unter diesem Staunen, glaube ich, lernen wir konkrete Schritte tun im Angst überwinden. Dazu gibt Helmut Thielicke zwei Ratschläge. Der erste Ratschlag, wenn die Angst vor der nächsten Zukunft allzu groß wird, dann solltest du Gott einmal mitten in den Wettern zu loben wagen. Denn Gott loben heißt, die Welt von ihrem Ende her, vom großen Siege Gottes her sehen. Und wer Gott lobt, fürchtet sich nicht. Klammer auf, so leicht fällt einem das nicht in solchen Zeiten. Klammer zu. Aber vielleicht muss man das mit zaghaften Schritten doch üben. Das Zweite, uns Christen ist in dieser bedrohlichen Weltenstunde folgende Aufgabe zugewiesen. Als Nüchterne unter den Berauschten und als Gelassene unter den Aufgeregten zu leben, um so zu Zeugen des Friedens inmitten der Bedrängnis zu werden. Zu Leuten, die zwar nicht wissen, was kommt, die aber wissen, wer kommt und wer im Wetter bei uns sein wird. Ich möchte mit uns beten. Herr, unser Gott, mach du uns frei von unseren Ängsten, mach uns frei für den Weg zu dir. Auch wenn es ein Weg durch Unsicherheiten und Gefahren ist. Du stehst darüber. Lass uns auf dich sehen. Und wo wir im Zweifel den Blick von dir abwenden und zu sinken beginnen, hilf uns. Gib uns die Kraft, deine rettende Hand zu ergreifen, die uns zu dir zieht hinein in das Vertrauen und Geborgensein. Amen.